importieren und los geht's. Auch unsere modernen Zeitschrift voller DVDs. Hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast im Jahr 2015. Heute geht es um die News aus dem Februar 2015 und ihr kennt das ganze Spiel. Ich bin nicht alleine, mit dabei ist auch Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Und unser Stargast Kevin. Hallo Kevin. Huhu, hallo. Gut, und da beginnen wir direkt mit einem Verweis auf einen älteren Podcast, der noch im Februar bei uns erschienen ist. Das ist der Themenpodcast Nummer 81 mit dem Titel Ist Takagino die zweite Wahl? Und da gehen wir näher auf die Liebesbeziehung bei Detective Conan ein, also Shinichi und Ran, Eri und Kogoro und welche fällt euch noch so ein? Conan und Ai. Kenta und Ayumi. Alle möglichen, ja, alles mit dabei. Also da gerne mal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Oder auch, wenn ihr unsere Stimmen gerne mögt, also da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Genau, Kevin. Fandest du auch meine Stimme? Fandest du besonders mögt, ja? Ja, das war's diesmal auch schon mit den internen Verweisen. Richtig. Im Wiki und im Forum und im Newsblog ist nicht so viel passiert, aber da kommen später noch die Verweise. Ihr kennt das ganze Spiel. Dafür geht es weiter mit dem Deutschland-Bereich und da zunächst ein Hinweis zum Manga. Und zwar ist der Detective Conan-Manga seit Anfang 2015 zweifacher Auflagenmillionär. Nicht wahr, Kevin? So ist es, Philipp. Nämlich haben sich, wie der Titel sagt, über 2 Millionen Bände, Detective Conan-Bände in Deutschland und allein in Deutschland verkaufen können. Also Österreich und Schweiz oder so, kein Blassen, aber für Deutschland eine gute Zahl. Auch EMA, beziehungsweise Sandra von EMA sagt, der kleine weiße Detective Conan ist längst Auflagenmillionär. Zweifacher sogar allein in Deutschland. Qualität hängt eben nicht von der Größe ab. Der Meinung schließen wir uns, denke ich, alle an. Kleiner Rückblick, seit November 2001 gibt es die Wende in Deutschland. Am 2. April kommt dann Band 83 und so weiter. Short Stories gab es mal und so fort. Ich würde sagen, neben all den Sonderbänden, Short Stories und so weiter, den Anime-Comics, die uns noch erwarten, freuen wir uns noch auf weitere 2 Millionen Verkäufe, oder? Auf jeden Fall, ja. Hast du vielleicht eine Ahnung, wann die erste Million erreicht wurde? Gab es dazu auch mal irgendwann eine Meldung? Also, das dürfte schon eine ganze Weile her sein, oder? Ja, tatsächlich gab es da mal eine Art Meldung seitens EMA. Das ist aber tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Also die zweite Million musste etwas, ja, länger warten. Ah, okay. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass die Verkäufe ja minimal wahrscheinlich zurückgehen. Also dürften stagnieren in den letzten 14, 15 Jahren, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man am Anfang noch so 20 Bände hat von Detective Conan, dann hat man noch eher den Anreiz, da aufzuholen, wenn jetzt neue Fans einsteigen, den Anime mal wegen kennen. Richtig. Und dann sehen, oh, es gibt 82 Bände, rechne ich mal 6,50 Euro und dann weiß ich, ob ich mir die Bände kaufe oder nicht. Das macht auch jeder, ne? Also wenn ich mich informiere, also als irgendwer über Conan, suche ich, aha, 83 Bände, aha, 6,50 Euro pro Band. 82 Bände. 83, ah ja, ja, okay, noch her. Und das rechnet jeder sofort aus. Und dann ist auch für viele sofort klar, nee. Ja, sofort nicht. 82 mal 6,5, das dauert noch eine ganze Weile, bis man seinen Taschenrechner gefunden hat, um das auszurechnen. Aber an sich, ja, auf jeden Fall. Das ist mal also schon im dreistelligen Bereich. Ohne Taschenrechner wird dann klar sein. Da kommt dann eine Zahl raus, die, ja. Auf die man schon stolz sein kann, wenn man sie im Regal stehen hat, nicht wahr? Ja. Mhm. Und bei der man jedes Mal Angst haben muss, dass irgendwas damit passiert. Auf jeden Fall, ja. Aber es geht ja weiter. Also, Kevin hat es schon gesagt, zahlreiche Anime-Comics kommen. Ja. Sonderbände. Die ganzen Sonderbände. Jetzt ein Gosho Aoyama-Sonderband kommt ja auch noch im Sommer irgendwann. Also, trotz allem. Trotz, na, oder gerade deshalb, ne? Vielleicht ja, genau. Ist so die letzte, also die zweite Million in den letzten halben Jahr, boom, aufgestiegen. Weiß ich ja nicht, oder weiß niemand. Kann gut sein. Rechnen sich denn da die Sonderbände mit rein Ich denke schon, oder? Ich nehme an. Aber ich weiß es nicht. Ja, denn auf jeden Fall der Organisations-Sonderband, der ist der ja, ging ja weg wie sonst was. Verkauft, ja. Zu Recht. Ist doch mein Lieblings-Sonderband bisher. Meine auch, auf jeden Fall. Also wer mal mächtig Pipi in der Hose haben möchte, der liest sich am besten den Band in einem Rutsch durch und dann ist er mal vorbei hier. Das ist ja auch der wichtigste Band, also ja, der Fußball-Sonderband und Love-Dings da. Ich kenne mal den richtigen Titel. Der Fußball-Sonderband natürlich von der Aufmachung her bombastisch ist. Auf jeden Fall, ja. Aber all das könnt ihr natürlich in den bisher erschienenen Podcasts anhören, über unsere Bände und Sonderbände. Reinklicken und reinhören. Viel Spaß. Genau, zu jedem Sonderband hatten wir auch einen speziellen Podcast, also gerne mal bei iTunes vorbeischauen, dort sind wir als Conancast zu finden, um den Verweis schon mal vorwegzunehmen. Dann noch eine nächste Meldung zu den E-Mangas, da sind jetzt von Detective Conan Band 28, 29 und 30 erschienen, wieder 3 Bände in einem Monat, also es geht stetig voran. Ja, schön, freut mich. Ja, also ich denke auch, das ist schon gut, dass es schnell vorangeht. Wie immer, ja, 3 pro Monat. Allerdings endet ja heute, wenn ihr diesen Cast hört, ja diese Sonderaktion, nämlich dass ein Band 4,99 € kostet. Nämlich kosten sie dann ab heute 5,49 € pro Band. Ah, okay. Und ja, und dann immer, so sagt Ema, gemäß der Faustregel, 1,01 € günstiger als das Buch. Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte gelesen, dass der Sonderpreis nur noch bis Ende Februar gilt. Genau. Aber ich wusste nicht, dass es dann trotzdem noch günstiger ist als der reguläre Buch, also das gedruckte Papier. Ja, das wäre ja eine Frechheit gewesen, oder? Ich dachte, es wird auf 6,50 € erhöht und fand das auch schon eine Frechheit. Ja. Hättest du mal meine News gelesen, Philipp? Stimmt, das tut mir leid, aber Kevin. Jetzt hören wir einen Podcast und dann ist so alles wieder vergeben und vergessen. Schande über mein Haupt. Da machen wir mal schnell weiter. Mit dem Secret Report, oh, schwieriges Wort, ja, zu Band 83. Ich sag aber gerne mal Crunchyroll. Genau. Das kann ich mittlerweile. Ja, zu Band 83, da ist jetzt was bekannt, und zwar der Secret Report ist enthalten und das finale Cover ist jetzt auch bekannt, nicht wahr, Kevin? Erfasst, Philipp, so ist es nämlich. Das finale Cover posten und twittern wir euch ja immer wieder zu, sobald wir es haben, bekommen wir meistens weit über einen Monat vorher, knapp 2 Monate vorher bekommen wir es, manchmal sogar wichtig zum Secret Report, da war ja lange nicht klar, ja, haben wir den oder haben wir den nicht? Ich kann euch sagen, ja, den haben wir und ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Also ich habe hier das japanische Exemplar von Band 83 zu Hause, noch vom Japantag. Und wenn man da mal reinblättert, man sieht, dieser Secret Report hat es wirklich in sich. Das sind ungefähr, ich würde sagen so 15 Seiten oder 20 Seiten, weshalb ja auch ein Kapitel fehlt. Also nur 10 Kapitel in diesem Band sind. Ja. Und ja, also ich bin schon mächtig gespannt, was mich da erwartet, denn ich sehe zwar die hübschen Bildchen, Japanisch kann ich allerdings trotzdem nicht. Wir haben schon ein paar ziemlich genaue Infos, worum es denn im Secret Report geht. Die verraten wir euch aber ein andermal etwas genauer. Am besten bei conannews.org immer wieder raufschauen, irgendwann verraten wir euch den Inhalt. Genau, spätestens am 2. April werdet ihr es ja selber wissen, wenn ihr den Band dann hoffentlich in euren Händen habt. Könnt ihr auch gerne über den Amazon-Wiki-Shop vorbestellen. Ansonsten, was mir noch zu sagen bleibt zu Band 83, klar, 10 Kapitel sind nur enthalten, hatte Kevin schon angesprochen, ja. Was ich aber auch in Anbetracht der kommenden Bände sehr schade finde, da durch diese 10 Kapitel die Cliffhanger ein wenig anders sind, als ich es vorher gedacht hatte, ohne den Secret Report. Die sind verschoben natürlich. Also kam das Secret Report spontan rein, oder wie? Davon war vorher nichts bekannt, nee. Okay. Und dadurch wurden jetzt die Cliffhanger so verschoben und zu einem Nachteil, wie ich finde, auf jeden Fall. Also okay. sind nicht so krasse Cliffhanger, aber der deutsche Fan freut sich natürlich, wenn er nicht so starke Cliffhanger hat, oder Kevin? Wie siehst du das? Ja, also in der Tat, wenn man teilweise viele, viele Monate warten muss und sich dann noch einen abrackert und jeden Tag aufwacht, wie geht es denn nun weiter? Dann ist es schon besser, wenn der Cliffhanger nicht ganz so dramatisch ausfällt. Ja, stimmt natürlich. So geht es jedenfalls mir. Der Cliffhanger ist ja meistens nicht so dramatisch, wenn entweder der aktuelle Fall im Band selber endet und dann gar kein Cliffhanger da ist. Ja, dann ist die Dramatik natürlich sehr... Ja, oder wenn eben nur das erste Kapitel eines, meinetwegen drei Kapitelfalls abgedruckt ist. Das ist dann für mich auch kein richtiger Cliffhanger. Der Cliffhanger ist es dann, wenn das zweite Kapitel noch enthalten ist und das dritte eben fehlt, also die Auflösung, sodass man dann selber ganz gespannt ist, wie der Fall dann aufgelöst wird und selber gar nichts weiß. Als deutscher Fan natürlich üblich. Für 3 Monate muss man dann warten und dann geht's weiter. Also eine kleine Info zum Secret Report möchten wir euch trotzdem natürlich sagen. Es soll nämlich vor allem Charaktervorstellungen mit geheimen Informationen enthalten sein. Ich denke, diese Informationen zu den Charakteren kennen wir wahrscheinlich schon so ziemlich alle. Allerdings gibt es da noch einiges mehr im Secret Report und diese Infos dann, wie gesagt, ein andermal von uns für euch. Exakt. Also wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ja, also wenn ich so an den Secret Report denke, ich meine, immerhin fällt ein ganzes Kapitel weg. Da fällt mir auch ein, damals gab es auch noch solche Extras. Band 40 in der Erstauflage, da gab es so diese Sticker, zum Beispiel, weil ja in einigen Wänden am Buchrücken das Conan-Gesicht gefehlt hat. Erinnert ihr euch noch daran? Ja, ich Olli, hab sie sogar noch stehen bei mir ohne Kopf. Ah ja, stehen bei dir, oh, echt, toll, wow. Ja. Bei mir sind sie mit Kopf, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Sammlerwert, ja. Also ich habe da nicht die Erstauflage ergattert, im Jahr 2001 und 2 oder wann auch immer. Das war mir dann doch zu früh zum Manga-Sammeln. Oder wann hast du angefangen? Ich habe später angefangen, aber ich hatte wohl das Glück, dass derjenige, von dem ich die Mangas dann abgekauft habe, die Erstauflage sich gesichert hat. Ah ja, alles klar. Ja, außerdem gab es noch bei Band 50, das war 2007, einen kleinen Charakterguide, der die wichtigsten Hauptcharaktere durchleuchtete. Wie sieht's denn da aus? Auch lange her schon. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich kann mich auch daran noch ziemlich gut erinnern, muss ich sagen. Nach dem ersten Auftritt des FBIs war das mal ein gelungener Überblick. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Ja, wie ich sehe, kommt da ein Secret Report 33 Bände später. Ja, ziemlich gut gelegen. Sind ja auch schon wieder einige neue Charaktere aufgetaucht, über die man Informationen benötigt. Da, also gespannt oder interessant finde ich denn mal eine, ich sag mal, offizielle Charaktervorstellung von zum Beispiel Masumi Sera. Ja. Ja, auf jeden Fall. Bourbon ist auch noch aufgetreten als neuer Charakter. Subaru Okiya ja auch. Ist in diesen Zeitraum reingefallen. Wer fällt mir noch ein? Die Polizisten aus Nagano, also Kansuke, Yui Komei, die drei. Also zig Personen, die in dieser Zeit aufgetreten sind. Der Namenmann mal voll außer Acht gelassen. Oh, vielleicht hören wir zu dem auch was. Ja. Kamel, natürlich. Jamru. Band 50 war noch nicht dabei. 57, 58 ist er, glaube ich, aufgetreten. Der Fehler, das erste Mal, den er gemacht hat. Ja. Ansonsten, so also viel passiert, sieht man. Ist ja schon zig Jahre her. Jetzt geht es endlich wieder weiter mit Hintergrundinformationen. Ganz kurz noch, bevor wir weitermachen. Was sagt ihr zum finalen Cover? Wir werden es natürlich dann Band von dem Cast noch mal genauer durchleuchten, aber vom ersten Eindruck möchte ich unbedingt sagen, gefällt mir viel, viel besser als das Japanische. Es ist anders auf jeden Fall, ja. Das ist bunter. Beleuchteter, bunter, macht stärker auf sich aufmerksam. Gefällt mir auch, auf jeden Fall. Okay. Gute Arbeit von EMA, genauso wie auch die Tatsache, dass der Secret Report nach Deutschland kommt. Ja, also sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Ja, was mir noch einfällt zu den Sonderabschnitten in den Conan-Mangas ist die Filmvorstellung, die gab's doch auch mal, oder nicht? Da wurden doch die 12 Filme oder 10 Filme, die es bisher gab, alle vorgestellt. Von Kasee? Bevor die veröffentlicht wurden, da gab's hinten immer solche Sonderabschnitte im Manga. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war, das ist schon ewig her. Okay. Ich weiß nur, dass es mal der Fall war. Oder ich habe besondere Bände bei mir stehen. Ja, und die Karte. Ich erinnere mich nur gerade ganz dunkel dran. Ich kann nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch in den Sonderbänden? Ich meine, das waren die ersten 10 Filme, die da irgendwann mal vorgestellt wurden in 2 verschiedenen Manga-Bänden. Also ich erinnere mich nur daran, dass am Ende der Bände manchmal Werbung war für die Filme. Die auch, ja, aber die meine ich hier diesmal nicht. Sondern die Vorstellung früher. Also gut, machen wir weiter. Bald ja. Mehr Infos von Josef Scharnel und Ema zum Secret Report. Genau, wir gehen auch im Podcast über Band 83, der im April kommen wird, noch genauer ein. Da erfahrt ihr natürlich wieder mal alles, was ihr darüber wissen müsst und ob sich denn der Kauf des Bandes lohnt. Ich denke, schon. Ja, ja. Mittlerweile ja, mit dem Secret Report. Aber wir informieren euch noch und gehen jetzt weiter zur spoilerfreien Zone. Da haben wir einen Hinweis zu Band 86, der in einer Limited Edition diesmal mit DVD erscheint. Nicht wow. Wahr, Kevin? Ja, das ist tatsächlich ein, das war für Japan ein echtes Highlight, denn das gab's noch nie. Ein Band erscheint in der Limited Edition mit einer DVD und diese Anime-DVD enthält, also man mutmaßt eine Episode, also eine OVA und diese geht 92 Minuten. Also ziemlich lang eigentlich. Boah, für eine OVA ist das wirklich, ist ja mehr ein Special dann. Also die OVAs gehen ja eher 25 Minuten. Oder, ja, also man weiß einfach, den Inhalt kennt man noch nicht, dieser DVD. Allerdings, wow, ich bin echt begeistert davon. Diese Beilage macht sich aber natürlich auch im Preis bemerkbar. Normal kostet ein Band 3,17 Euro etwa, also 429 Yen. Wer die Limited Edition will, zahlt etwas drauf, nämlich knapp über 22 Euro, nämlich ungefähr 2980 Yen. Das ist dann schon einiges mehr. Ungefähr, ne? Ja, ungefähr. Diese Variante ist dann am 15. April zu haben. Die normale Version, also nur den Band ohne DVD, gibt es am 17. April. Und nicht vergessen, am 19. April kommt dann Film 19 im Kino. Genau, mit Kaito Kid. Jawohl. Ja, sehr gute Infos für die Japaner, die gerade zuhören. Ja, was soll ich sagen? Wow. Die letzte Limited Edition, die gab es dazu Band 84, ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß allerdings nicht, was da das extra war, aber eine DVD war es auf jeden Fall nicht. Dadurch wurden damals auch die Verkaufszahlen getrennt aufgeführt. Stimmt. Und der Band konnte nicht den ersten Platz belegen in dem im Ranking. Also wird es wahrscheinlich auch diesmal wieder so sein, dass es da gesplittet wird. Und ja, aber trotzdem freue ich mich für die Japaner, dass es da eine DVD dabei gibt. Ich nehme mal stark an, die kommt nicht mit nach Deutschland. Es sei denn, EMA schließt sich dann mit Kase kurz und da passiert Beispiel, was. Aber ja. Das halte ich für sehr unrealistisch. Unrealistisch, zumal, ja, aber es wäre der Hammer, oder? Ja, Kase hat aber noch gar keine OVA von Conan rausgebracht. Von ja, daher auch keine Lupa versus Conan. Und man müsste recht schnell übersetzen und schwierig, könnte natürlich klappen, aber ja, man soll niemals nie sagen. Ja, Zeit ab jetzt. Ja, Zeit importieren euch. Und los geht's. Auch unsere modernen Zeit steckt voll in DVDs. Ja. Gut, Kevin, wenig News haben wir heute in Deutschland und in der spoilerfreien Zone, von daher muss ich mich hier an dieser Stelle schon von dir verabschieden, Es sei denn, du möchtest mit in die Spoiler-Zone hinein? Bitte nicht. Okay, dann bedanke ich mich für deine Teilnahme und sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao Philipp, ciao Olli, ciao bis alle dann. Anderen Zuhörer, die mit mir aussteigen. Tschüss. Okay, dann wie gewohnt geht es weiter mit dem Anime in Japan-Bereich. Da haben wir 4 neue Episoden für euch, die ich leider alle nicht gesehen habe. Von daher wird euch jetzt Olli durch das Programm leiten, zunächst mit den Episoden 765 und 766 Drachen steigen lassen an der Temusu. Das ist ja der Fluss, der durch Tokio fließt, also in Detektiv Conan durch Tokio fließt. Den gibt's real, soweit ich weiß, nicht. Okay, bitteschön, Olli. Ja, vielen Dank schon mal für die Erklärung des Flusses. Damit hätte ich auch gleich eingesetzt. Ja, damit im Titel ist sozusagen schon mal alles versteckt. Ja, was man für die Episode für den Anfang braucht. Die Detective Boys haben sich einen Drachen gebastelt und haben als Motiv ihr Detective Boys Abzeichen gewählt. Und Professor Agatha wird dann mit denen zu einem Drachenflugwettbewerb fahren. Und damit der Drache aber in der Luft auch wirklich fliegt, ich persönlich kenne mich mit Drachensteigen nicht so aus und weiß nicht, ob das funktioniert, hat Professor Agatha noch die Idee, dass man zwei Drachenschwänze unten dran macht, dass der halt ruhig fliegt. Und wie könnte es anders sein, auf diesem Schwanz, das ist so ein Spruchband, hat er sich ausgedacht, da macht er einmal Werbung für die Detective Boys, dass sie, wer einen Fall hat, sich an die Detective Boys in der Grundschule der Tetan, ja, Grundschule wenden können, Klasse, weiß ich gerade nicht mehr. 1B? 1B, 1B, dann 1B. 1B, ja. Ja, 1B, genau. Und der andere Teil des, auf der anderen Seite, ist ein Spruchband, worauf zu lesen ist, wenn sie tolle Erfindungen haben, wenn sie sich an Professor Hiroshi Agatha und so weiter und so fort. Ja. Also schon mal sehr schön Werbung in eigener Sache. Ja, dann geht es an diesen Fluss und auf der Autofahrt hört Ai Musik. Was es ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr glücklich darüber. Und alle anderen rätseln jetzt natürlich, was sie da hört. Da wird es später dann auch noch einige interessante Ideen von den Detective Boys geben, weil sie unbedingt rausfinden wollen, was das für ein Lied ist. Denn Ai und Musik, das ist ja nicht so bekannt, sag ich mal, in den Bänden. Das Einzige, was sie hört, sind die Kassetten von ihrer Mutter, sonst kennen wir sie ja nicht so. Na, dann sind sie jedenfalls am an dem Fluss. Und wollen den Drachen steigen lassen. Und da sind natürlich auch jede Menge andere Teilnehmer. Dann fällt der Blick sozusagen, der Fokus kommt dann eben auf einen bestimmten Teilnehmer. Der hat einen Drachen in der Hand und geht dann ein paar Schritte mit dem Drachen in der Hand halt zurück. Weil sonst fliegt der Drache ja nicht. Da braucht man ja Anlauf. Und deswegen müssen sich die Partner entsprechend weit auseinanderstellen. Und leider ist es dann so, dass dieser Mann in den Fluss fällt, weil da das Seil nicht genug gesichert war und deswegen, ja, Problem ist, der Mann kann nicht schwimmen und er wird aber gerettet und mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht und ja, die Frage ist jetzt natürlich, ja, was ist passiert? Denn Conan lenkt die Aufmerksamkeit von den Polizisten Megure und Takagi auf das Seil, was nicht, zusammenpasst. Die Seilenden passen nicht zusammen, also es muss da jemand dran rumgespielt haben. Und die Frage ist jetzt, wer war das? Wir haben natürlich, wie üblich, drei Verdächtige. Einmal den Partner sozusagen, der die Schnur des Drachen gehalten hat und dem anderen von hinten Anweisungen halt wohl zu, na, gebrüllt hat er ja nicht, also er stand da einfach nur. Dann gab es noch einen Mann, der hat kurz vorher mit dem, der in den Fluss gefallen ist, gesprochen, hat dem aber auch nicht irgendwie groß was erzählen können, so nach dem Motto, ja, geh mal ein paar Schritte an den Fluss. Und die dritte Verdächtige, das ist ganz kurios, finde ich, ist die Ehefrau, die mit dem Mann, der in den Fluss gestürzt ist, telefoniert hat. Also, dass die verdächtigt wird am Telefon, also das... ja, finde ich schon mal sehr eine atemberaubende Theorie. Naja, es gab doch schon mal den Fall, wo Jody da aus dem Fenster gestiegen ist im Hochhaus und da irgendwie Anweisungen übers Telefon bekommen hat. Also genau. Vielleicht hätte man gedacht, dachte Megure, das ist so ein ähnlicher Fall und hat das auch mit einbezogen. Man soll ja niemals nie sagen. Also ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es der Täter angestellt haben könnte, denn das Opfer sozusagen in den Fluss zu leiten. Ja, würde ich sagen, schaut ihr euch selber mal an. Es ist eine Episode aus dem Manga-Fall, also kann man auch im Manga nachlesen. Ja, ich persönlich fand jetzt die Episode normal. Also es gab jetzt nichts besonders Erwähnenswertes, was besonders Spannendes. Abgesehen mal davon, dass man gerne wissen möchte, was Ai auf diesem Kassettenrekorder hört. Das fand ich diesmal ja eigentlich sogar weitaus spannender, das rauszukriegen, als warum der Mann in den Fluss gestürzt ist. Das ist schon bitter, ja, für so einen Fall. Also hat mich nicht so gereizt. War aber trotzdem ja eine nette Unterhaltungsepisode. Die Detective Boys machen halt einen Ausflug am Fluss mit Drachensteigen und so. Und campen. Nee, campen diesmal nicht. Ausnahmsweise nicht, aber es hat so einen ähnlichen Anklang, diese Episoden. Genau, und deshalb vergebe ich eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Drachen. Also, wenn man sich ein bisschen unterhalten möchte, dann kann man sie sich auf jeden Fall ansehen. Ist jetzt nicht schlecht, also von meiner Sicht her. Ja, dann direkt weiter mit der nächsten Episode 767, Der Geliebte, der im Schneesturm verschwand. Und da weißt du auch Näheres zu, nicht wahr, Olli? Ja, genau, da weiß ich auch Näheres zu. Ging mir beim Ansehen ähnlich wie in der letzten Episode. Die Detective Boys sind mal wieder unterwegs und haben Spaß mit dem Professor Agassa. Dieses Mal allerdings fahren sie nicht an einen Fluss, sondern sie fahren in einen Skiort, sag ich mal, oder in einen winterlichen Ort, denn sie fahren in das Hotel Eisblume, so heißt es, glaube ich. Also, ja, und davor liegt halt, ist es ein winterliches Gebiet, wo genau das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall liegt da halt jede Menge Schnee und die Detective Boys haben sehr viel Spaß damit und ja, beginnen auch gleich mit einer Schneeballschlacht und dann stehen Conan und Aino so daneben und ich konnte mir schon denken, dass das passiert. Dann sagt erstes Conan so, ja, das sind eben Kinder, ne, und sie haben halt Spaß im Schnee und dann wird Conan von einem Schneeball getroffen und dann kommt nur, was, ihr habt es gewagt, mich abzuwerfen, erwartet und dann stürmt er auch los. Also das fand ich sehr lustig. Und ja, das Hotel, ja, oder Hotel, Pension, ich sag mal Hotel, wird betrieben von 3 Schwestern und ja, die wurden, denke ich mal, da eingeladen, halt, die wollen da einen schönen Tag miteinander verbringen, die in dem schönen Winterort. Und das haben die Detective Boys auch, indem sie halt eine vergnügte Schneeballschlacht abhalten. Ai hingegen übt sich in Schneeskulpturen, also sie scheint da sehr begabt zu sein und macht so die Schneehasen und alles mögliche andere noch aus Schnee. Der Professor hingegen zieht es lieber vor, in dem Hotel ein Schläfchen zu halten. Ja, dann entwickelt sich so die ganze Geschichte halt weiter und dann lernen wir den Verlobten oder den Freund von der jüngsten Schwester kennen und der ist bei den beiden älteren Schwestern nicht gerade beliebt und ja, da kann man sich dann schon denken, na, irgendwas wird da bestimmt passieren und die jüngste Schwester, die scheint auch an irgendwas erkrankt zu sein, sie muss nämlich Medikamente nehmen und plötzlich findet sie aber ihre Medikamente nicht mehr und daraufhin erklärt sich der Freund halt bereit, neue Medikamente aus dem Krankenhaus zu holen, macht sich dann halt auf den Weg. Und das Problem ist allerdings, es schneit sehr stark, dadurch kann er sein Auto nicht benutzen und allem Anschein nach geht er dann zu Fuß. Da er aber nach einer gewissen Zeit nicht wiederkommt, machen sich die anderen Sorgen, gehen dann halt raus und suchen ihn und finden dann ihn halt, wie er den einen Abhang am Schnee halt hinuntergestürzt ist. Ja, Conan, das fand ich dann in der Episode ein bisschen merkwürdig. Zuerst sagt er halt, der Mann ist von dort oben runtergestürzt. Also sozusagen sah es alles nach Unfall aus. Als sie dann aber später oben auf dem Berg stehen, sagt Conan, ja, aber ob der Mann wirklich so einfach runtergestürzt ist, also lenkt das Ganze wieder in diese, das war kein Unfall, geschehen, also fand ich ein bisschen blöd gemacht. Erst sagt er, jo, er ist runtergestürzt und dann, na, findet er wirklich. Naja, jedenfalls geht's dann halt weiter. Der Mann ist leider verstorben und es wird für einen Unfall gehalten und ja, Conan denkt das halt nicht und die Verdächtigen sind halt die 3 Schwestern, die halt das Hotel betreiben. Ja, wie das Ganze dann aber gemacht wurde, das verrate ich natürlich an der Stelle noch nicht. Ich finde aber, man kann in etwa drauf kommen, was es gewesen sein könnte, also im Winter. Also ich hatte auch eine Idee, aber die ging nicht hundertprozentig auf, aber so ein bisschen in die Richtung ging es schon. Ja, kommen wir mal zur Bewertung der Episode. Also ich finde es auch wieder, es ist eine Durchschnittsepisode. ja, wie der Tathergang und so dann halt war. Das war jetzt nicht so spektakulär, fand ich. Aber es war halt auch wieder eine nette Detective Boys Episode, fand ich halt, wie die da im Schnee getollt haben und so. Hat mir Spaß gemacht, dabei zuzusehen, und deshalb vergebe ich den normalen Durchschnitt von 3 von 5 Schneehasen. Okay, ja, eine Filler-Episode ist ja auch mal gut geeignet, um da selber ein bisschen mitzurätseln und dem Geschehen zuzuschauen, also weniger auf den eigentlichen Fall bezogen, habe ich immer das Gefühl. Und da machen wir dann direkt weiter mit der nächsten Episode, auch eine Filler-Episode, 768, die Gefangenschaft der Eiheiberer. Das ist unsere letzte Episode für den heutigen News-Podcast. Und wie soll es anders sein? Auch da weiß Olli mehr darüber. Bitte schön. Ja, also ich war schon mal sehr gespannt auf die Episode, muss ich sagen, weil allein schon vom Titel her, Eiheiberer wird gefangen, also das hat schon mir sehr viel Spannung schon versprochen. Und na, es geht dann im Prinzip los, dass es die Detective Boys gehen sozusagen, da gibt es so ein, gibt es in der Nachbarschaft, gibt es ein Haus mit einer Bewohnerin, und die hat halt eine niedliche Katze und auch eine, ja, importierte Schildkröte, also eine irgendeine besondere Schildkrötenart ist das. Und ja, Ei ist natürlich sehr tierlieb, das wissen wir, und deshalb hat sie sich sozusagen mit der Katze halt angefreundet, und die Besitzerin wundert sich dann halt auch einen Tag, dass die Katze so zutraulich zu Ei ist, weil sie das sonst nicht ist. Und naja, wir wissen ja, Ei hat da Talent mit Tieren. Jedenfalls geht es dann halt darum, die Detective Boys gehen auf der Straße und fragen halt, ja, wo ist Ei eigentlich? Weil die wollte ja nur einkaufen, ist jetzt aber schon lange nicht mehr wieder da. Und auch auf Connens Rufen über das Detective-Abzeichen meldet sie sich nicht. Ja, wir erfahren dann, dass Ei in einem Haus gefangen gehalten wird, gefesselt und geknebelt ist. Und auch diese Hausbesitzerin, die ist ebenfalls in diesem Haus gefesselt und geknebelt. Ja, das Einzige, was da noch läuft, ist der Fernseher, wo der Ehemann der Frau gezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob er da schon... Hauptsache, der Fernseher läuft. Ja, Hauptsache. Genau. Und zwar, dass dieser... Der Ehemann wurde am Bahnhof, denke ich mal, gefunden. Und ja, ist halt... hat leider nicht überlebt, ob Unfall oder so. Ich weiß nicht, was da genau war. Na, jedenfalls... ist das natürlich dann nicht besonders positiv. Die Detective Boys machen sich da natürlich auch Sorgen um Ei, weil sie nicht wieder da ist. Ei wacht zwischenzeitlich kurz mal auf, versucht sich dann irgendwie zu befreien. Es gelingt ihr auch, den Knebel sozusagen zu entfernen. Sie ruft dann kurz um Hilfe, wird dann aber vom Täter gleich wieder betäubt. Und ja, somit hat das dann leider nicht funktioniert mit dem Ausbruchsversuch. Später muss ich dann aber doch schon mal ein klein wenig vorgreifen. Gelingt es ihr dann gemeinsam mit der Frau halt, ja, sich zu befreien, und die Detective Boys und Conan haben dann halt mit Hilfe von Megore halt schon ungefähr rausgefunden, wo die sich halt aufhalten könnten, und dann finden sie halt wieder zusammen. Ja, Conan ist dann natürlich in dem Zusammenhang, nachdem sozusagen alles aufgeklärt ist, Ei und die Frau in Sicherheit sind, sind alle glücklich. Aber Conan macht sich halt so seine Gedanken, ob der Fall schon wirklich abgeschlossen ist. Ja, da bin ich an der Stelle auch mit eingestiegen mit Conan, und es ist ja immer so, also irgendwas hat es im Hintergedanken. Es ist nie so einfach, wie es dargestellt wird, und deswegen fand ich die Episode auch sehr gut vom Miträtselfaktor, weil man da sozusagen auch sehr gut miträtseln konnte und überlegen konnte, ja, wie hat sich das mit der Entführung jetzt eigentlich dargestellt und warum wurde Ei mit entführt und wie diese ganzen Hintergründe und Entführungen aufgebaut sind, was es da so für Gründe gab und wie sich die Details sozusagen zusammensetzen, erzähle ich euch an der Stelle natürlich wie immer nicht. Ihr könnt die Episode ja selber gerne mal schauen und euch selbst so eure Gedanken machen, und vielleicht kommt ihr ja auch, so wie ich teilweise auch, hinter das Geheimnis der Episode. Von daher, ja, kann ich gleich sagen, hat mir diese Episode im Februar doch am besten gefallen. Allein auch so vom Miträtselfaktor her, weil man sich da wirklich selber Gedanken machen konnte und ja, dass man auch selber teilweise auf die Lösung kam. Und ja, natürlich hat mir auch gefallen, dass Ei im Mittelpunkt der Episode sozusagen diesmal stand, weil es ja mit um sie ging und Ei gehört ja mit zu meinen Lieblingscharakteren. Und ja, deshalb vergebe ich hier eine durchaus positivere Bewertung für eine Füller-Episode mit 4 von 5 Seilen, Festlungsseilen. Ja, das ist doch schon gut für eine Füller-Episode. Ja, also ohne die jetzt. Ich finde, man könnte sie sich auf jeden Fall mal anschauen und ja, auch dir würde ich vielleicht mal empfehlen, die einfach mal zu sehen. Mache ich sehr gerne, ja. Gut, dankeschön Olli für das Vorstellen dieser 4 Episoden, war ja ein großer Block heute und tut mir auch leid, dass du das ganz alleine machen musstest. Ja, war okay, kein Problem, dafür bin ich ja da. Hoffentlich haben wir da nächstes Mal ein bisschen mehr Abwechslung für euch. Dann noch der Hinweis auf die kommenden Episoden, so viel ist noch nicht bekannt. Am 28. Februar lief bereits die Episode 769, ein lästiger Notfallpatient. Auch eine Fälle-Episode, auf die wir dann im nächsten News-Podcast eingehen werden und auch auf die Episoden, die natürlich im März gelaufen sein werden, über die wir jetzt noch nichts wissen. Die werden wir natürlich auch besprechen. Hört da am besten auf jeden Fall im nächsten News-Podcast rein, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand, was denn in diesen Episoden so passiert ist und worum es ging, ob es Filler waren oder Manga-Fälle. Ja, bei der nächsten Episode nochmal kurz zu sagen, viel, wie gesagt, ist nicht bekannt, aber aus der Vorschau kann man halt entnehmen, dass die Detective Boys auf offener Straße sind und Ayumi von irgendeinem Täter als Geisel genommen wird. Warum, wissen wir nicht. Also er lief wahrscheinlich vor der Polizei weg und ja, lief den dann über den Weg und hat Ayumi dann als Geisel genommen. Erinnert also so ein wieder, bisschen an den einen Kinofilm, ich glaube der 10. war das, wo Ayumi im Vergnügungspark als Geisel genommen wurde. Ah ja, ja, das kann gut sein. Also 10. Der war ja nicht so besonders in vielerlei User-Augen. Ja, auf jeden Fall. Mein Hassfilm Nummer 1. Aber war auch nicht schlecht. Also hat mir auch gefallen in gewisser Hinsicht. Ja, dann direkt weiter mit dem Manga in Japan. Da ist momentan ein bisschen Flaute angesagt. Liegt vor allem daran, dass Aoyama einige Pausen macht und es auch nicht so wirklich Informationen zu den aktuellen Kapiteln gibt. Ja, jetzt sind die Kapitel 918 und 919 erschienen. Wir sind ja schon über den 900ern. Die tragen den Titel Block und Foto und stellen einen neuen Fall dar. Das Kapitel 919 erschien Mitte Februar und das nächste Kapitel soll erst Mitte März erscheinen, also knapp ein Monat Pause für Gosho Aoyama, wo auch nicht bekannt ist, warum, wieso, weshalb. Es wird unter den Fans spekuliert, dass es wegen seiner Krankheit oder was auch immer ist. Er war ja im Dezember schon mal im Krankenhaus für, ich meine, 2 Wochen ungefähr, wurde dann aber wieder entlassen, zum Glück. Und jetzt ist er wieder ein Monat weg. Oder vielleicht auch auf Informationssuche, man weiß es nicht genau. Wie gesagt, ich hoffe, es geht ihm gut und wünsche auf jeden Fall gute Besserung, wenn es ihm nicht gut gehen sollte. Sofern er auf Informationssuche ist, freue ich mich umso mehr auf einen spannenden Fall, der beginnen könnte, aber davon gehe ich in erster Linie nicht aus. Ich vermute einfach stark, dass es ihm nicht so gut geht und er weiterhin im Krankenhaus ist. Also die Geschehnisse aus dem Dezember lassen mich das einfach vermuten. Ja, wollen wir hoffen, dass Aoyama sich nicht Ernstes eingefangen hat. Das wäre schon wirklich ja extrem schade, auf jeden Fall, ja. Also für Aoyama und auch für die Serie Detective Conan natürlich, die auf jeden Fall ein würdiges Ende verdient hat und das nicht schnell hingeschrieben werden sollte. Ja. Von daher. Deswegen, also ich denke auch, es wird so sein, wie du gesagt hast, weil ich denke mal, wenn er auf Informationssuche, also Recherche oder vielleicht auch an neuen Kaito Kid Kapiteln sitzen würde, dann würde es da zumindest eine Information halt drüber geben. Ich meine, dass wir das schon mal hatten, irgendwie, dass Aoyama damals beim London-Fall oder irgendwo, dass da stand wegen Recherche oder so, Aoyama unterwegs und so. Also dann gibt es ja da schon Informationen. Ja, also vor dem London-Fall war mehrfach unterwegs, auch über mehrere Wochen war da immer Pause. Vor dem Mystery-Train-Fall war es ähnlich, soweit ich mich erinnere. Aber es steht unter dem letzten Kapitel ja immer drunter, dass es die nächsten Wochen kein Kapitel gibt, weil Aoyama auf Informationsreise ist. Steht einfach immer standardmäßig drunter. Von daher weiß man einfach nicht, ob das jetzt stimmt oder ob da nicht doch was Ernstes dahinter steckt. Im Dezember war es auch der Fall, dass dann da stand, Aoyama ist auf Informationssuche, obwohl er im Krankenhaus lag. Also sehr dubios. Und ja gut, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich dachte, sehr zweifelhaft. Das steht immer nur manchmal drunter, wenn er wirklich auf Informationssuche ist. Ja, vielleicht ist er auch wirklich immer auf Informationssuche, aber wenn er im Krankenhaus liegt, dann weiß ich nicht, ob man das als Informationssuche bezeichnen kann. Ich denke, für den Krankenhausfall. Ja, kommt bestimmt bald der Krankenhausfall, den er sich da ausgedacht hat. Na gut, trotzdem noch auf die letzten Kapitel will ich noch kurz eingehen. Wie gesagt, 918, 919, die ersten zwei Kapitel zu einem Drei-Kapitel-Fall. Da geht es darum, dass die Detective Boys und Professor Agasa zu einem Kuchenbuffet eingeladen wurden und dann sprechen am Anfang noch kurz Ai und Conan über den letzten Fall, wo ja ein besonders interessanter Polizist aufgetreten ist, nämlich der Polizist Kuroda, den ja Conan zuerst als Rum vermutete und deswegen auf ihn aufmerksam wurde, weil er auch nur ein Auge hat oder es auf jeden Fall so aussieht, als hätte er nur ein Auge. Da sprechen die kurz drüber, aber Conan gibt zu erkennen, dass er nicht meint, dass er ihm noch häufiger begegnen wird, da der Polizist eben in Nagano ist und man da nicht so häufig vorbeikommt. Ja, dann geht's weiter mit dem eigentlichen Fall. Ja, die Gruppe trifft bei dem Kuchenbuffet auf zwei Schauspielerinnen und auf Frau Yonehara, die wir ja schon kennen aus zwei vorigen Fällen, nämlich einmal aus dem Fall mit dem Baumkuchen, der ja in Band 74 schon in Deutschland veröffentlicht wurde und auch schon in Band 80 bei dem Fall, wo Yumis Ex-Freund Haneda das erste Mal aufgetreten ist. Da war die gute Frau auch schon dabei. Jetzt hat sie hier ihren dritten Auftritt, was mich persönlich sehr freut. Immer schön, wenn ein bekanntes Gesicht dabei ist, das trotzdem nicht so bekannt ist, dass es schon zu den Haupt- und Nebencharakteren zählt. Ja, sehr schön. Ansonsten, wie gesagt, zwei Schauspielerinnen. Eine wird dann irgendwann ermordet aufgefunden und der Hauptverdacht fällt natürlich sofort auf die andere Schauspielerin. Dann geht's praktisch nur noch darum, wie der Mord begangen wurde und weniger darum, wer denn der Mörder war, da das schon so gut wie feststeht. Und Conan scheint am Ende des zweiten Kapitels auch schon eine Erleuchtung zu haben, wie denn der Mord stattgefunden haben wird. Und das wird dann Mitte März, wie gesagt, aufgeklärt aller Voraussicht nach. Also auch wieder ein normaler Drei-Kapitel-Fall. Und ich denke, hier kann man durchaus die durchschnittliche Bewertung geben. 3 von 5 Kuchen. Obwohl ich mich da noch nicht genau festlegen möchte. Also wie gesagt, die Informationslage ist aktuell sehr dürftig, was die aktuellen japanischen Kapitel angeht. Leider, wie man sagen muss. Ja, dem würde ich mich anschließen. Und auch bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 ja, was gebe ich denn mal? Siehst du, mir ist noch gar nichts so außer Kuchen in Erinnerung geblieben. Deshalb schließe ich mich da einfach mal an und nehme auch mal Kuchen. Also 3 von 5 Kuchen, weil, ja, Standardfallen, nichts besonders Spannendes. Auch nicht jetzt über die anderen Polizisten oder so, aber ist nett, aber ist jetzt nicht so Spannendes und Wichtiges. Halt sehr nett ist, dass die Yonehara mit dabei ist, da dachte ich gleich, die kennst du doch irgendwo her. Ja? Und ja, aber ansonsten, ja, denke ich mal, wird da auch bei einem Drei-Kapitel-Fall nicht mehr großartig viel dazukommen. Ja, ich denke auch, es wird bei 3 Kapiteln bleiben. Und dann ist, wie gesagt, die Frage, ob wir danach mit einem großen Fall rechnen dürfen, à la London-Fall oder Mystery-Train-Fall, wovon ich, wie gesagt, nicht ausgehe. Aber liegt trotzdem im Bereich des Möglichen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn so etwas kommen würde, aber wie gesagt, Aoyamas Gesundheit geht in jedem Fall vor und selbst wenn er jetzt einige Monate pausieren müsste, um seine Gesundheit zu schonen, denke ich, wäre das im Bereich des Verkraftbaren, solange wir ein gutes Ende von Detective Conan präsentiert bekommen, auf jeden Fall. Also daran soll's jetzt nicht scheitern. Nö, das denke ich mal auch. Und was ich dann aber auch gerne wissen würde, ist halt, warum halt die lange Pause erfolgt. Also, dass sie uns da auch wirklich dann mitteilen, dass es halt wegen Krankheit oder so ist und nicht eben wegen Informationssuche und dann am Ende doch nicht. Ja, letztes Mal hat man es ja im Nachhinein erfahren, dass es dann doch ein Krankenhausaufenthalt war. Diesmal wissen wir noch nichts. Die Pause ist ja momentan noch, besteht ja momentan noch. Und dann werden wir euch vielleicht im nächsten News-Podcast informieren, sofern es da weitere Informationen zu gibt. Ansonsten bleibt am Ball. Oh, das war vielleicht wirklich eine Informationssuche. Wir werden es herausfinden und euch im nächsten News-Podcast präsentieren. Oder ihr schaut auf der aktuellsten aller aktuellen Informationsseiten vorbei, conannews.org, womit ich auch schon direkt bei den Verweisen wäre. Ja, wie gesagt, conannews, conanforum.org, conanwiki.org ist unser Wiki. Wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, wo ihr aktuell auch immer Vorschau-Videos zu den entsprechenden Conancasts findet, also da gerne mal reinschauen. Da laden wir zu jedem Conancast immer jetzt ein 3- bis 4-minütiges Video hoch mit den Highlights aus den entsprechenden Podcasts, die ihr euch dort nochmal anhören könnt oder auch vorab anhören könnt. Die Videos dort erscheinen nämlich immer ein wenig bevor der eigentliche Podcast erscheint. Wir haben jetzt den Release der Podcast, also Themenpodcast und News-Podcast auf 14 Uhr an jedem Sonntag vorverlegt und das YouTube-Video erscheint dann immer schon um 13 Uhr, also eine Stunde vorher könnt ihr euch schon die Highlights auf YouTube anschauen, also dort wie gesagt gerne mal vorbeischauen, youtube.com/conannews und wir haben einen Instagram-Account, instagram.com/conannews und das war's dann auch schon. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich verabschiede mich und ja, viel Spaß bei den Episoden, wenn ihr die eine oder andere guckt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Passt rein. Wunderbar, auch recht kurz heute, oder? Dododum, ja. Ja, dann wollen wir Kevin noch ein bisschen spoilern.